Hevea diente der indigenen Bevölkerung überall in der Neotropis schon lange vor der Ankunft der Europäer zur Herstellung von Kleidung, Schuhen, Bällen, Vorratsbehältern und Spielzeug. In Europa erkannte man tatsächlich erst Ende des 18. Jahrhunderts, wie nützlich das Material ist, und die kommerzielle Kautschukproduktion begann im 19. Jahrhundert, nachdem der Prozess des Vulkanisierens patentiert war. Später trieb der Aufstieg des Automobils und anderer Erfindungen, die auf Gummi angewiesen waren, den Kautschukboom an. Zwischen 1879 und 1912 expandierten überall im brasilianischen und bolivianischen Amazonasgebiet die gewinnorientierten Kautschukunternehmen, die den Weltmarkt, insbesondere aber Europa und Nordamerika, belieferten. Der so erwirtschaftete Reichtum wurde am Oberlauf des Amazonas zur Triebkraft für die Entwicklung von Städten wie Manaus, wo das Pro-Kopf-Einkommen höher lag als irgendwo sonst in Brasilien. Die Stadt hatte als erste im ganzen Land eine elektrische Straßenbeleuchtung. Versuche, Kautschuk in Lateinamerika in Plantagen anzubauen, schlug wegen einheimischer Schädlinge mehrfach fehl. Deshalb kam es zu harter Konkurrenz zwischen gewinnorientierten Unternehmern, die darauf angewiesen waren, die weit verstreuten wilden Bäume im Amazonasbecken anzuzapfen. In das Wettrennen um Profite waren häufig auch indigene Gruppen verwickelt. Manche, beispielsweise die Munduruku, beteiligten sich aktiv an dem Boom und veränderten sich im Streben nach Löhnen und europäischen Produkten. Andere dagegen mussten zwangsweise in Arbeitsverträge einwilligen, die letztlich einem Sklavendasein gleichkamen, und wurden von den sogenannten Kautschuk-Baronen getötet oder misshandelt. Von Victor, den wir zu Beginn dieses Hörbuches kennengelernt haben, stammt eine Studie zu den riesigen Paranussbäumen in der Umgebung der Stadt Manaus. Darin konnte er sogar zeigen, dass diese Bäume schlechter wuchsen als die indigene Bevölkerung und ihre traditionellen Bewirtschaftungsmethoden durch die Zwänge der Latexgewinnung in den nahegelegenen Regenwäldern mehr oder weniger verschwanden. Auch im weiteren Verlauf sorgten Europäer und Nordamerikaner dafür, dass Kautschuk zu dem kommerziellen Produkt wurde, das wir heute kennen. Gleichzeitig waren sie für die Auswirkungen der Kautschukgewinnung auf Arbeitskräfte und Umwelt in den Tropen verantwortlich. Im Jahr 1876 beaufsichtigte Sir Henry Wickham den Transport von 70.000 Samen von H. brasiliensis in die Kew Botanical Gardens in Großbritannien. Von nun an förderten die Kautschukkartelle von British Malaya und niederländisch Sumatra den Kautschukanbau auf den Teeplantagen von Malaya in Südostasien, womit sie sich schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts den direkten Zugang zu Kautschuk und den entsprechenden Profiten sicherten. Weit weg von den Schädlingen des Amazonasgebietes gediehen die Bäume prächtig und die Plantagen wurden schnell erweitert. Der Anbau von Kautschuk auf kleineren Flächen nutzte zwar den örtlichen Kleinbauern und Unternehmern, aber die intensivere Landnutzung durch die Plantagen und der wachsende Druck durch europäische und nordamerikanische Konzerne, insbesondere solchen von Michelin, die ein besonderes Interesse an der schnell wachsenden Automobilindustrie hatten, führten dazu, dass die Artenvielfalt vielerorts verloren ging. Außerdem mussten sowohl indigene Gruppen als auch zugewanderte Vertragsarbeiter häufig unter Bedingungen arbeiten, die kaum von Sklaverei zu unterscheiden waren.